Ich mach den Kasten auf, was tut sich dort darbieten? Wieder ein Bettelbrief von diesen Parasiten. Ich soll doch bitte endlich zahlen, da spare ich mir weitere Qualen und die Verbrecher können sich in der Sonne heilen. Nie was bestellt, aber die Zeche ist geblieben. Das ist der Grund, warum euch hier alle so lieben. Als Gegenleistung bringt ihr dann verschnarchte Scheintotenprogramm. Ich bin mir sicher, euer Glück währt nicht mehr lang. Wir sollen hier zahlen für einen Vertrag aus alten Zeiten, damit sich Propaganda weiter kann verbreiten. Doch wird sich's nicht mehr lange lohnen, denn es sind jetzt schon Millionen, die euch konsequent vor Zahlungen verschonen. Der einzige Grund, warum ich für den Dreck jetzt zahle, weil ihr mit Knast droht und das nicht zum ersten Male. Ihr habt den Bogen überspannt, die Meldung geht durchs ganze Land und ein Lagerfeuer wird zum Flächenbrand. Ein böser Wolf in einer noch zahmen Herde. Gieß Öl ins Feuer auf, dass es schön lodern werde. Ihr habt uns lange provoziert, jetzt wird die Rechnung präsentiert. Wartet nur ab, bis diese Bombe explodiert.